Ina Schnellbach erzählt, dass die Eltern ihres Mannes in Deutschland nie ganz zu Hause waren. Kennen Sie den Unterschied zwischen den Ausdrücken nach Hause und zu Hause? Nach Hause meint immer eine Richtung, zum Beispiel: Ich möchte nach Hause gehen. Zu Hause meint einen Ort, zum Beispiel: Zu Hause spiele ich am liebsten mit meinen Kindern. Nach Hause und zu Hause müssen nicht unbedingt ein Haus oder eine Wohnung meinen, in der man wohnt. Wenn man ein Land als seine Heimat sehen kann, dann sagt man auch zu Hause sein oder sich zu Hause fühlen. Zum Beispiel: Ich bin in Deutschland zu Hause. Oder: Ich fühle mich in Deutschland zu Hause. Jetzt können Sie den Unterschied noch einmal üben. Hören Sie die Sätze und ergänzen Sie nach Hause oder zu Hause. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich bin in meiner Freizeit am liebsten zu Hause. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Es fängt gleich an zu regnen. Gehen wir schnell nach Hause. Du bist schon so oft umgezogen. Wo fühlst du dich? Zu Hause? Es ist schon recht spät. Wann willst du nach Hause? Ich möchte dich gerne einladen. Zu mir nach Hause. Wo bist du zu Hause?